بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، wir sind stehen geblieben bei der Seite 11, beim Vorwort des Autors, und mit dem eigentlichen Text beginnen wir inshallah ta'ala. Und dazu noch zwei, drei Worte. Dieses Buch, das wir jetzt inshallah ta'ala gemeinsam durchgehen, bildet die Grundlage für den weiteren Verlauf des Unterrichtes. Das heißt nicht, dass wir eins zu eins immer alles übernehmen, was der Autor so gesagt hat, aber das bildet die Grundlage und macht uns das Leben leichter, weil wir dadurch wie einen Leitfaden haben durch unseren Unterricht hindurch. Und auf der anderen Seite sind ja auch die ganzen dann Texte dort stehen geschrieben und übersetzt und die Lautumschrift und so. Deswegen macht es das Leben ein bisschen einfacher, inshallah ta'ala. Die andere Sache ist, wir haben gestern eine Frage gestellt und gesagt, wieso ausgerechnet dieses Büchlein und nicht zum Beispiel von irgendeiner anderen Rechtsschule zum Beispiel. Und die Antwort lautet darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslim nicht dazu verpflichtet, dass er einer bestimmten Person zu folgen hat, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darüber hinaus sagte Allah im Koran al-Karim, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, fragt Ahlul Dhikr, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Ahlul Dhikr, was ist Ahlul Dhikr? Das sind die Leute von Dhikr. Al-Dhikr ist einer der Namen des edlen Koran al-Karim. Also das heißt, fas'alu ahl al-Qur'an, fragt die Leute des Koran. Wer sind die Leute des Koran? Das sind die Leute, die sich in diesem Buch auskennen. Das ist Ahlul Qur'an. Deswegen besetzt man das öfter mit die Gelehrten. Fragt die Gelehrten, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Was sicherlich korrekt ist von der Bedeutung her. Deswegen, fas'alu ahl al-Dhikr, in kuntum la ta'lamun. Allah Azza wa Jal hat einen Muslim zu jemandem anderen verpflichtet zu befolgen, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber darüber hinaus, der Prophet alaihi salatu wasalam lebt nicht mehr. Und deswegen müssen wir natürlich uns an Gelehrte wenden, die unsere Religion uns beibringen. Aber an wen konkret? Es gibt keine bestimmte Person, es muss nicht eine bestimmte Rechtsschule sein, es muss nicht ein bestimmter Name sein, sondern allgemein muss die Gelehrte fragen. Und da wir hier einen Gelehrten haben, benutzen wir das, wie gesagt, als Grundlage. Und letztendlich haben wir ja auch gesehen, liebe Geschwister, dass man das Wissen entwickelt sich in einer Wissenschaft immer weiter, dadurch, dass die Leute, die später kommen, aufbauen auf dem, was die Leute, die früher gemacht haben, geschrieben und gesagt haben. Deswegen auch hier, habt ihr gesehen, im Werdegang des Autors, rahimahullah, er hat begonnen mit der hanafitischen Rechtsschule. Und deswegen wirst du sehen, dass viele Elemente dieser Rechtsschule auch noch bei ihm drin sind. Ja, weil jeder Mensch, das ist ganz normal, wird geprägt durch das, was er gelernt hat. Es gibt keinen Menschen, der nicht beeinflusst wird von seinen Lehrern, die er gehabt hat. Und deswegen, das ist normal. Und das ist auch Gott sei Dank gut so. Und darauf bauen wir auch auf, inshallah. Das heißt, auch wenn wir nicht sagen, dass es gemäß einer bestimmten Rechtsschule, letztendlich ist der Inhalt davon meistens auf irgendeine der Rechtsschulen zurückzuführen. Und nun, inshallah ta'ala, beginnen wir. Vorwort des Autors. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah. Wir lobpreisen ihn, bitten ihn um Hilfe und um Vergebung. Wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer Seelen und vor unseren sündhaften Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemand irre leiten, und wen er irre gehen lässt, für den gibt es niemanden, der ihn recht leiten kann. Ich bezeuge, dass es nichts und niemand gibt, der das Recht auf gottesdienstliche Handlungen besitzt, außer Allah alleine. Er hat darin keine Teilhabe, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Na. In diesem Zusammenhang möchte ich nur auf eine Sache hinweisen, einen Aqida-Aspekt, da er hier so übersetzt wurde. Hier steht, wen Allah recht leitet, den kann niemanden irre leiten. Und wen er irre gehen lässt, für den gibt es niemanden, der ihn recht leiten kann. Des Öfteren hört man diese Übersetzung, wen er irre gehen lässt. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, ist eine falsche Überzeugung. Nämlich die Angst davor, Allah subhanahu wa ta'ala zuzuschreiben, dass er derjenige ist, der jemanden in die Irre leitet. Und weil man Angst davor hat, Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuzuschreiben, was in Anführungsstrichen schlecht ist oder was ungerecht ist und so weiter und so fort. Und deswegen, es gibt nicht etwas in unserer Religion, das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala lässt etwas einfach so geschehen, ohne seinen Willen. Das gibt's nicht. Weil das impliziert diese Aussage. Er lässt jemanden irre gehen, weil er Angst hat zu sagen, dass Allah ist derjenige, der ihn irre leitet. Okay? Obwohl das im Koran klipp und klar heißt, يُضِلُّ مَنْ يَشَاء يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاء. Das heißt, er leitet recht, wen er will, und leitet in die Irre, wen er will, subhanahu wa ta'ala. Der alles ist nämlich in dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala untergeworfen. Es gibt nicht etwas in diesem Universum, das geschieht ohne den Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, was die Aussage so ein bisschen impliziert. Das hat der Autor aber nicht gesagt. Und das ist so übersetzt. Und deswegen ist es, die Befürchtung hier, dass eine falsche Überzeugung dahinter steckt. Und deswegen muss es korrekterweise heißen, um wen er irre leitet. Und die Befürchtung, die man hat, Allah Azza wa Jal etwas Falsches zuzuschreiben, und deswegen macht man diese Uminterpretation, diesen Ta'wil, die entsteht dadurch, dass wir vielleicht nicht richtig verstanden haben, was es bedeutet, dass Allah jemanden in die Irre leitet. Aber das ist zweifellos der Fall, wie wir gerade aus dem Koran erfahren haben. Außerdem, wenn wir verstehen, warum Allah Azza wa Jal jemanden in die Irre leitet, dann wissen wir, dass es hier sich nicht um eine Form von Ungerechtigkeit handelt. Denn Allah sagt im Koran Karim, in Surat As-Saff, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ. Nachdem sie abschweiften, es geht um das Volk von Musa alayhi salatu wassalam, sorgte Allah dafür, dass ihre Herzen ebenfalls abschweifen. Nachdem sie abschweiften, sorgte Allah dafür, dass sie ebenfalls abschweifen. Wird auch übersetzt hier öfter in Surat As-Saff, nachdem sie abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Wie gesagt, immer diese Sache von Allah lässt es zu, im Sinne von, die Leute machen es und er lässt es einfach so ergehen. Nein, das gibt's nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, alles ist seinem Willen unterworfen. Die Rechtleitung als auch die Irreleitung. Aber die Irreleitung unterliegt subhanahu wa ta'ala seiner Weisheit. Er leitet nicht jemanden irre grundlos, sondern er leitet in die Irre aufgrund der Sünden, die diese Person erworben hat. Und darüber haben wir in der letzten Predigt darauf wörtlich, inshallah ta'ala, hingewiesen. Na. Viele Glaubensbrüder und Freunde haben mir vorgeschlagen, mein Buch, das Gebet des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, von der Gebetseröffnung bis zum Abschließen in Friedensgruß, so als ob du es vor dir sehen würdest, zusammenzufassen und die Formulierungen einfach verständlich für alle Menschen zu gestalten. Ich fand diesen Vorschlag segensreich und er stimmte mit dem überein, was mich seit langem in meinem Inneren beschäftigte. So hat mich das ermutigt, mir hierfür ein wenig Zeit zu nehmen, die eigentlich mit wissenschaftlicher Arbeit gefüllt ist. Ich machte mich sofort an die Arbeit, um diesen Vorschlag, soweit es mir meine Kräfte und Leistungen erlaubten, umzusetzen. Ich bitte meinen Herrn, gepriesen und erhaben ist er, die Lektüre als ein Werk anzunehmen, das nur um seines Willen vollbracht wurde, und ich bitte ihn, dass das meinen Geschwistern im Islam großen Nutzen bringt. In diesen Büchlein habe ich einige nützliche Lehren zusätzlich ergänzt, die es in der Originalfassung des Buches Das Gebet des Propheten nicht gibt. Ich hielt es für richtig, sie in die Zusammenfassung einzufügen. Ebenfalls widmete ich der Erklärung manche Wörter, die in einigen Hadithen oder Afkar vorkamen, besondere Aufmerksamkeit. In der Lektüre wurden Hauptüberschriften gesetzt, sowie mehrere Zwischenüberschriften, die zum besseren Verständnis dienen. Unter den Zwischenüberschriften wird der Inhalt des Buches Punkt für Punkt und der Reihenfolge nach behandelt. Ich habe neben jedem Punkt das islamische Rechtsurteil Hukum deutlich gemacht, das heißt, ob es eine Säule Rukun oder ein verpflichtender Bestandteil der Handlung Wajib ist. Wenn hinter einem Punkt kein islamisches Rechtsurteil steht, handelt es sich um eine freiwillige Handlungssünde. Bei manchen Punkten besteht die Möglichkeit, dass die jeweilige Handlung Pflicht ist. Dies jedoch mit völliger Gewissheit zu behaupten oder abzustreiten, würde der Exaktheit einer Wissenschaftsforschungsarbeit widersprechen. Rukun, ein elementarer Bestandteil innerhalb einer Handlung, eine Säule der Handlung. Das bedeutet, dass erst dieser Bestandteil diese Handlung vollständig sein lässt. Wenn sie fehlt, ist die gesamte Handlung ungültig. Zum Beispiel ist die Verbeugung Rukur eine Säule des Gebets. Fehlt dieser Bestandteil im Gebet, ist das Gebet ungültig. Schart, eine Voraussetzung, die vor der Handlung erfüllt sein muss. Voraussetzung für die Gültigkeit einer Handlung. Schart ist genauso wie Rukun, jedoch findet die Voraussetzung vorher und deshalb außerhalb der Handlung statt, für die sie eine Grundvoraussetzung darstellt. Zum Beispiel ist die rituelle Teilwaschung vor dem Gebet Wudu eine Voraussetzung für das Verrichten des Gebets. Ohne diese Voraussetzung ist das Gebet ungültig. Wajib, obligatorisch Pflicht. Wajib ist etwas, wofür es einen Befehl aus dem Koran oder aus der Sunna gibt, wofür aber kein Beleg existiert, dass es Rukun oder Schart ist. Wer eine Wajib-Handlung ausführt, wird von Allah belohnt. Und wer sie unterlässt, wird zur Rechenschaft gezogen, es sei denn, es gibt für die Unterlassung einen islamisch akzeptablen Grund. Dasselbe gilt für Fard. Eine Unterscheidung zwischen Wajib und Fard zu machen, ist eine neu erfundene Verwendung der Fachterminologie, für die es keinen Nachweis gibt. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Diese Begriffe müssen wir kurz einmal durchgehen. Die Begriffe Rukun, Schart, Wajib und auch Rukun und auch Sunnah gleich, inshallah. Zunächst einmal, was versteht man unter Rukun? Rukun ist eine Ecke, eine Säule, sprachlich gesehen. Und gemeint ist ein elementarer Bestandteil, wie es hier beschrieben worden ist. Denn ein Haus kann nicht gebaut werden ohne seine vier Wände oder ohne seine vier Ecken. Du kannst nicht ein Dach auf etwas setzen, was nicht vorhanden ist. Deswegen, gemeint ist mit elementarer Bestandteil etwas, das die Ibadah an sich ausmacht. Also du kannst dir nicht diese Ibadah vorstellen, ohne dass dieser Bestandteil vorhanden ist. Stellt euch mal vor, beim Salah, wir sind ja beim Salah. Beim Salah, das erste, Allahu Akbar. Wenn du nicht Allahu Akbar am Anfang des Gebetes sagst, beginnt dein Gebet gar nicht. Das heißt, das ist ein elementarer Bestandteil dieses Salah. Es ist Teil dessen, wichtig, es geht nicht dieser Ibadah voraus, wie dem Wudu zum Beispiel, sondern es ist Teil dieser Ibadah. Und ohne sie ist diese Ibadah nicht vorstellbar. Das verstehen wir unter einem Rukun. Ein weiteres Beispiel, der Rukur. Der Rukur, die Verbeugung im Salah, ohne diesen Teil ist das Salah ebenfalls nicht vorstellbar. Es ist Teil des Ganzen. Das gleiche gilt für das Stehen im Salah und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich Dinge, über die es Meinungsverschiedenheit gibt, Dinge, über die sich die Ulama, rahimahullah ta'ala, einig sind. Das verstehen wir unter Rukun. Also, es ist ein Pflichtteil, aber nicht nur Pflichtteil, sondern er ist elementarer Bestandteil der Ibadah. So, weil wir brauchen gleich nämlich den Unterschied zur Wajib-Handlung. Das ist ein Rukun-Teil. Das ist Nummer 1. Dann gehen wir zum Schart. Schart ist Bedingung oder Voraussetzung. Und damit meint man eine Tat, die, wenn sie nicht vorhanden ist, wenn sie nicht umgesetzt wird, dann ist auch die Ibadah ungültig. Sollte sie allerdings umgesetzt werden, heißt es noch nicht, dass die Ibadah gültig ist. Nochmal, ein Schart ist eine Handlung, die, wenn sie nicht umgesetzt wird, dann ist die Ibadah, die daraus eigentlich, die man darauf aufbauen möchte, auf jeden Fall ungültig. Sollte man sie allerdings umsetzen, dann heißt es noch lange nicht, dass die Ibadah gültig ist. Ein Beispiel dafür ist das Wudu, der Wudu. Die Gebetswaschung. Wenn du die Gebetswaschung nicht gemacht hast, ist dein Salah ungültig. Wenn du allerdings die Gebetswaschung gemacht hast, dann hast du noch kein Salah gemacht. Du musst erst noch beten. Deswegen, das ist die Definition von Schart. Insofern ist sie auch verpflichtend in Anführungsstrichen, aber sie geht der Ibadah voraus. Wajib. Hier kommen wir zu einer Meinungsverschiedenheit unter den Ulama hinsichtlich der Definition. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wie man Wajib definiert im Vergleich zu dem Rukun, das wir vorher besprochen haben. Wenn wir gesagt, Rukun haben wir gesagt, ist, sage ich jetzt mal einfach der Einfachheit halber, ist ein elementarer Bestandteil der Ibadah. Wajib heißt auf Arabisch Pflicht. Ist auch ein Teil der Ibadah, aber eben nicht ein elementarer Bestandteil davon. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Sie sagen, beides ist Pflicht. Rukun ist Pflicht. Wajib ist Pflicht. Beides ist Teil der Ibadah. Wie zum Beispiel, was ist eine Wajib-Handlung beim Salah? Zum Beispiel, dass man sagt, Sami'a Allahu liman hamidah. So, diese ist Teil der Ibadah, Teil des Salah. Du machst es ja während des Salah. Aber was ist dann der Unterschied zwischen Rukun und Wajib? Der Unterschied ist, je nachdem, natürlich, was du jetzt redest, wir reden jetzt gerade vom Salah, dort sagen wir, der Unterschied ist, dass eine Wajib-Handlung, wenn sie vergessen worden ist, das heißt aus Versehen weggelassen worden ist, dann kann man sie durch zwei Niederwerfungen ausgleichen am Ende des Salah. Das ist der Unterschied. Ein Rukun kann man nicht ausgleichen durch zwei Niederwerfungen. Aber die Wajib-Handlungen kann man ausgleichen durch zwei Niederwerfungen. Das ist der Unterschied. Jetzt haben wir gelernt Rukun, Schart und Wajib. Dann sagt der Autor hier, dasselbe gilt für Fard. Eine Unterscheidung zwischen Wajib und Fard zu machen, ist eine neu erfundene Verwendung der Fachterminologie, für die es keinen Nachweis gibt. Diese Aussage ist seltsam. Und die Aussage ist so nicht hinzunehmen, denn wir reden hier von, wie er selbst sagte, Fachterminologie. Was heißt Fachterminologie? Fachterminologie bedeutet, ich definiere mir jetzt einen Begriff. Ich definiere mir einen Begriff. Ich schaue mir das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam an, wie er jahrelang gebetet hat. Und ich sehe, aha, wenn er das gemacht hat an Fehlern im Salah, dann hat er so und so gemacht. Und wenn er es aber so gemacht hat, dann hat er anders gehandelt. Und dadurch leitet der Gelehrte ab, dass die Handlungen des Gebets unterschiedlich sind. Wenn er sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel in manchen Gebeten bei Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana al-Hamd, hat er seine Hände gehoben. Und in manchen Gebeten das zum Beispiel nicht gemacht hat. Dann wissen wir, dass das kein elementarer Bestandteil, da kann das kein Druck in das Salah gewesen sein. Versteht ihr? Weil er hat es ja manchmal gemacht und manchmal weggelassen. Also weist es deutlich darauf hin, dass es was ist? Eine freiwillige Handlung, eine Sunnah-Handlung, eine Mustahab-Handlung. So, jetzt haben wir durch dieses Beispiel gesehen, dass die Gebetsbewegungen und die Gebetshandlungen sind entweder Teil des Salah oder freiwillig. Und diese Unterscheidung, jetzt nenne ich das eine Fard oder Rukn, das ist genau das Gleiche, oder ich nenne das andere jetzt Sunnah, das ist Definitionssache. Du nennst das eine Sunnah und das andere Fard. Ich nenne das eine Mustahab und das andere Rukun. Ja, ich nenne es, wie du willst. Hauptsache, wir wissen, wovon wir reden. Das alles. Das habe ich gerade mit Fachterminologie. Die Begriffe zu bezeichnen, zu benennen, weder das Wort Fard, noch das Wort Wajib, noch das Wort Sunnah, noch das Wort Mustahab, noch das Wort Makruh. All diese Begriffe, die wir im Fiqh verwenden, definiert verwenden mit einer bestimmten Bedeutung, waren damals noch gar nicht definiert. Deswegen kannst du nicht sagen im Nachhinein, für diesen Fachwort gibt es keinen Beweis. Wir brauchen dafür keinen Beweis. Weil es geht ja hier nur darum, dass wir uns einigen, auf was wir, wovon wir reden. Du bezeichnest eine Tat, die freiwillig ist, Sunnah. Ich bezeichne sie Mustahab. Der Nächste bezeichnet sie Nafila. Es gibt verschiedene Begriffe dafür. Das ist, was man sagt im Arabisch, La mushahata fil istilah. Das heißt, wir brauchen uns nicht streiten bei Begriffen, wenn wir sie definieren wollen. Hauptsache, wenn du sie definiert hast, du benutzt den Begriff so, wie du ihn definiert hast. Weil ich messe deine Aussagen jetzt anhand deiner Definition. Wenn du gesagt hast, Sunnah ist eine Handlung, die freiwillig ist. Wenn man sie macht, wird man dafür belohnt. Wenn man sie nicht macht, wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Alhamdulillah. Der Hadith-Gelehrte, wenn er sagt Sunnah, der meint alles, was über den Propheten auch nicht überliefert wurde. Kann man jetzt sagen, wie unterscheidet ihr euch? Nein, der eine hat so definiert, der andere hat so definiert. Deswegen, wir brauchen keine Unterscheidung zwischen Wajib und Fard für einen Beweis. Was für einen Beweis suchen wir? Und wenn wir einen religiösen Beweis wollen für die Unterscheidung, natürlich gibt es den zweifellos. Was zweifellos? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal in einem berühmten Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, bei Bukhari und bei Muslim, hat er einmal das Dhuhr oder Asr-Gebet nur 2 Raka'a verrichtet statt 4. Ich fasse den Hadith kurz zusammen, weil wir weitermachen, inshallah. Dann hat er, als er darauf hingewiesen worden ist, hat er später, was hat er gemacht? Er hat 2 Raka'a nachgeholt. Das bedeutet eindeutig, dass diese 2 Raka'a, die er vergessen hatte zu beten, sallallahu alaihi wasallam, nicht nachzuholen sind durch 2 Sajda. Kapiert? طيب. Das ist nur eins. Der zweite Hadith von Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiallahu anhu. Malik ist sein Vater, Buhayna ist seine Mutter, wird so genannt, der Sohn von Malik und der Sohn von Buhayna radiallahu anhu. Er hat berichtet folgendes. Der Prophet a.s. hat einmal in einem Gebet aus 4 Raka'a ist er nach der zweiten Raka'a direkt aufgestanden, ohne den Tashahud zu sprechen. Und als er darauf hingewiesen worden ist, hat er sich nicht hingesetzt, sallallahu alaihi wasallam, sondern hat weiter gebetet und am Ende des Salah 2 Sajda gemacht. Das bedeutet was? Das bedeutet, dass dieses Sitzen nach der zweiten Raka'a, dieser Tashahud at-Tahiyyatu lillahi was-Salat, dieses Tashahud, das mittlere Tashahud in einem Gebet von 4 Raka'a, dass dieses Tashahud kein Rücken sein kann. Weil wenn es ein Rücken ist, dann hätte er das machen müssen. Er hätte zurückkehren müssen, er hätte das machen müssen. Hat er aber nicht, sallallahu alaihi wa sallam, hat es ausgeglichen durch 2 Sajda. Also haben wir 3 verschiedene Fälle jetzt, eindeutig aus der Sunna zu entnehmen. Einmal die Sunna-Handlungen, das Beispiel mit dem Heben der Hände. Denn manche Sahaba berichten, dass der Prophet a.s.w. im Gebet die Hände nur einmal gehoben hat. Und bei Ibadat-Sachen, du kannst davon ausgehen, dass sie das über den Propheten berichten. Bei wem sie uns berichten, sallallahu alaihi haben sie beten können. Deswegen kannst du sagen, bei dem Händeheben eindeutig eine freiwillige Handlung. Ich definiere sie mir als eine Sunna. Oder sage ich Mustahab. Und manche Gelehrten unterscheiden zwischen Sunna und Mustahab. Zweitens, die Wajib-Handlung aus dem Hadith von Abdullah ibn Malik ibn Buhayna, wo er den ersten Tashahud weggelassen hat. Da hat er das ausgeglichen durch 2 Sajda. Das nenne ich ab jetzt Wajib. Du musst es machen, aber wenn du es vergessen hast, dann gleich musst du es ausgleichen durch 2 Sajda. Drittens, wenn ich eine Rückenhandlung unterlasse oder sogar mehrere, wie im Hadith von Abu Huraira, wo er sallallahu alaihi wasallam 2 Raka'a ganz weggelassen hat, die bestehen ja aus einzelnen Rücken. In diesem Fall musst du diese Sachen nachholen. Du kannst sie nicht ausgleichen durch 2 Sajda. Deswegen das nennt man Istinbat, das ist eine eindeutige Sache aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Beweis. Der Beweis ist die Handlung des Propheten a.s. Wie ich es jetzt nenne, ist gar kein Problem. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Gelehrten manche Worte unterschiedlich definieren. Das ist aber nicht Gegenstand unserer Sitzung. Das, was ich gesagt habe, ist die Ansicht, inshallah, der Mehrheit der Ulama, dass sie einen Unterschied machen zwischen Fard und Wajib, auf die Art, die ich gerade eben erklärt habe. Und sie sagen, Rücken und Fard ist das Gleiche. Rücken und Fard ist das Gleiche. Das heißt, wir haben Rücken und Fard auf der einen Seite, dann haben wir Wajib-Handlungen und dann haben wir Sunna-Handlungen und die Mehrheit macht auch keinen Unterschied zwischen Sunna und Mustahab-Handlungen. Was aber folgenden Hadith betrifft, den manche unwissende Menschen, die nur Meinungen von anderen blind folgen, nennen und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben, wer meine Sunna unterlässt, wird am Tage des jüngsten Gerichts meine Fürsprache nicht erlangen. So auf Arabisch nur, man taraka sunnati lam tanalhu shafa'at. Falls jemand das nachschlagen möchte. So handelt es sich hierbei um einen erfundenen Hadith, der keinen Ursprung beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam hat. Keine Überlieferung dieser Art darf auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt werden, weil man ansonsten befürchten muss, eine Lüge über ihn sallallahu alaihi wasallam errichtet zu haben. Dabei sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer etwas von mir behauptet, was ich nicht gesagt habe, der soll seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Aber hier an dieser Stelle hätten wir der Autor auf eine Sache eigentlich hinweisen müssen. Es geht um den Hadith, man taraka sunnati lam tanalhu shafa'ati. Er sagt, dieser Hadith ist ein erfundener Hadith. Das heißt, du darfst nicht sagen, der Prophet hat das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Aber warum ist dieser Hadith an dieser Stelle? Und was ist das Problem an diesem Hadith? Manche Leute haben verstanden aus diesem Hadith, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Hadith authentisch wäre, was er nicht ist. Okay? Wir gehen jetzt mal davon aus, was haben manche Leute falsch verstanden. Sie haben daraus verstanden, dass wenn man die Sunna unterlässt, des Propheten nach seinen Sunna-Handlungen des Salah oder andere freiwillige Hand unterlässt, dass man dadurch die Shafa'a, die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht erlangen wird. Aber auch dieses Verständnis ist natürlich total falsch. Also selbst wenn der Hadith authentisch wäre, hat dieser Hadith mit unserer Thematik 0, nichts zu tun. Ja. Warum? Wer kann mir sagen, warum? Also auch wenn der Hadith authentisch wäre, warum erwähne ich das? Weil der Autor will jetzt widerlegen und sagen, du benutzt diesen Hadith, um zu sagen, dass man unbedingt die Sunna-Handlungen umsetzen muss oder sollte. Zumindest sollte. Der Hadith ist aber unauthentisch. Das ist natürlich, da brauchen wir nicht mehr über die Bedeutung des Hadiths diskutieren. Aber ich sage, selbst wenn der Hadith authentisch wäre, hat er mit unserer Thematik gar nichts zu tun. Wer weiß warum. Okay. Barakallah fik. Ich guck mal, was der Bruder sagen wollte noch. Ja, kann man sagen, richtig. Auf jeden Fall, was beide Brüder darauf hingewiesen haben, ist, dass dieses Wort Sunna im Hadith ist doch nicht das gleiche Wort Sunna, wie wir oben im Text geschrieben haben. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Der Begriff Sunna war doch noch gar nicht definiert zur Zeit des Propheten in der Art, wie wir es uns hier definiert haben. Als der Prophet sprach, alaikum bisunnati, haltet euch an meine Sunna. Was meint er denn? Das wäre übrigens besser gewesen, wenn man diesen Hadith, also wenn derjenige, der den Hadith falsch benutzt hat, diesen Hadith erwähnt hätte. Aber gut, der Autor kann nichts dafür, dass der andere diesen Hadith benutzt hat. Weil der Hadith heißt, weil der ist authentisch. Alaikum bisunnati, haltet euch an meine Sunna. Das ist ein Befehl. Also machst du durch alle Sunna-Handlungen zu wajib oder was? Es macht keinen Sinn. Die Sunna des Propheten, wie der Bruder gesagt hat, beinhaltet sein gesamtes Leben. Beinhaltet seine gesamte Vorgehensweise, beinhaltet alle Handlungen, die er gemacht hat, die Wajib sind, die Sunna sind, wir sollen uns grundsätzlich an sein Leben orientieren, an seine Vorgaben orientieren. Das ist mit dem Hadith gemeint. Und da geht es nicht um die freiwilligen Handlungen, die man machen darf. Freiwillig heißt doch schon freiwillig. Ich habe doch schon definiert als freiwillig. Wie kannst du mich nachher zur Rechenschaft ziehen dafür? Dann war es nicht freiwillig. Und der Hadith unten auf Arabisch, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer etwas von mir behauptet, was ich nicht gesagt habe, oder wortwörtlich heißt es, wer über mich lügt, wer über mich absichtlich lügt, der soll seinen Platz in der Hölle einnehmen. Nein. Es versteht sich von selbst, dass ich mich wie in der Originalfassung des Buches das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf keine bestimmte der vier Rechtsschulen beschränke, sondern den Weg der Ahlul Hadith, der Gelehrten der Hadithwissenschaft befolge, die sich strikt daran halten, alle Hadithe zu akzeptieren und einzubeziehen, die über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch überliefert wurden. Aus diesem Grunde ist ihre Auffassung stärker als die von anderen Rechtsschulen, was ebenfalls Gerechtdenkende aus jeder Rechtsschule Madhhab bezeugten, wie zum Beispiel der große Gelehrte Abul Hassanat al-Luqnawi al-Hanafi, der sagte, warum sollte es auch nicht der Fall sein? Sie sind doch die wahrhaftigen Erben des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die aufrichtigen Vertreter seiner Religion. Möge Allah uns am Tage der Auferstehung in ihre Personengruppe auferstehen und uns mit der Liebe zu ihnen und dem Befolgen ihres Lebensweges sterben lassen. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Diesen Abschnitt dürfen wir nicht einfach so überspringen und so einfach hinnehmen, wie er da steht, damit wir inshallah ta'ala nicht ein falsches Verständnis bekommen über unsere Gelehrten, rahimahumullah, birahmatihi al-wasi'a. Weil hier stand, dass er sich auf keine der vier bestimmten Rechtsschulen beschränkt, sondern dem Weg der Ahlul Hadith, der Gelehrten der Hadithwissenschaft, befolgt, die sich strikt daran halten, alle Hadithe zu akzeptieren und einzubeziehen. Dieser Satz implementiert leider und erweckt den Eindruck, als ob die Gelehrten der Rechtsschulen, rahimahumullah, das nicht gemacht haben. Und wenn der Autor das so gemeint hat, dann ist das natürlich ein Problem. Inshallah hat er es nicht so gemeint. Deswegen, wir müssen immer aufpassen. Die Leute, die einer bestimmten Rechtsschule zugeschrieben werden, wen meinen wir damit? Wenn wir zum Beispiel von der hanbalitischen Rechtsschule sprechen, meinen wir jetzt den Imam Ahmad, rahimahullah, oder seinen Sohn Abdullah, oder meinen wir damit, wie heißt es, einen Gelehrten wie, sage ich mal, Ibn Qudama? Wen meinen wir damit? Meinen wir die Imame des Madhab? Oder meinen wir Leute, die diesem Madhab zugeschrieben werden und sich nicht einmal an die Vorgaben ihres Imam gehalten haben? Das ist ein Unterschied. Weil die Imame des Madhab, selbstverständlich waren sie von Ahlul Hadith. Selbstverständlich haben sie die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam akzeptiert. Aber leider gibt es manche Leute, die die Fiqh-Bücher nicht verstehen. Sie schlagen die Fiqh-Bücher auf einer bestimmten Rechtsschule und sehen darin, ich mache mal ein einfaches Beispiel, manche vielleicht kennen es vielleicht und manche vielleicht kennen es nicht. Sie schlagen auf, zum Beispiel aus der hanbalitischen Rechtsschule, Zad al-Mustaqni' von Imam al-Hajjawi, rahimahullah. Und die sehen da, da steht viel Text, da steht kein einziger Hadith. Und weil der arme Leser nicht versteht, dass jeder einzelne Satz einen Beweis hat, einen gültigen Beweis hat, auch einen gültigen Beweis aus der Wissenschaft Usul al-Fiqh, was wir natürlich vorher gelernt haben, versteht er nicht und sagt, der Leser sagt dann, da gibt es keine Beweise für das, was der Mann gesagt hat. Und das ist natürlich eine gefährliche Krankheit, dass jemand denkt, dass ein Imam etwas sagt, ohne Grund, yani du wirfst ihm vor, dass er über Allah und seinen Gesandten spricht, ohne Wissen. Wir sagen nicht, dass die Gelehrten ma'sum sind, dass sie unfehlbar sind. Aber wir sagen, achi, diese Texte, die von einem Imam geschrieben, Imam, wisst ihr, Imam ist ein Begriff, ich meine nicht den Imam der Moschee, sondern Imam ist ein Begriff für jemanden, der nicht nur ein Gelehrter ist, sondern ein führender Gelehrter gewesen ist. Und zweifellos ist ein Imam wie Imam Ahmad oder Ibn Qudama sind Imam ihrer, zumindest ihrer Wissenschaft, rahimahumullah. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir ein Fiqh-Buch aufschlagen, müssen wir erstmal fragen, was ist die Vorgehensweise, was ist der Manhaj dieses Autors gewesen, als er dieses Buch geschrieben hat? Was wollte er eigentlich erreichen? Du kannst nicht urteilen über den Autor, bevor du nicht weißt, was er eigentlich sagen wollte. Wenn der Autor von vornherein sagt, ich habe gar nicht vor, Hadithe zu erwähnen, ich habe gar nicht vor, Beweise allgemein zu erwähnen, denn Beweise sind nicht nur Ayah aus dem Koran, Hadith des Propheten, wer das verstanden hat, gar nichts verstanden. Beweise hat er gar nicht vor zu erwähnen. Wie willst du ihn nachher vorwerfen und sagen, guck mal, der redet ohne Beweise? Das ist natürlich, yani, macht keinen Sinn. Umgekehrt genauso. Es gibt Bücher, bei denen der Fiqh-Bücher, bei denen der Autor nicht vorhatte, was anderes zu erwähnen, außer Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie zum Beispiel Umdat al-Ahkam mit Ibn Qudama. Er hat nur Hadithe erwähnt, aus Bukhari und Muslim. Aber es sind Fiqh-Hadithe, also die relevanten Hadithe für den Fiqh. Da kannst du auch nicht ihm vorwerfen und sagen, guck mal, hat dieses Thema nicht erwähnt, hat dieses Thema nicht behandelt, hätte er diesen Hadith reingetan. Er hat eine bestimmte Er hat gesagt, ich nehme nur Hadithe aus Bukhari und Muslim, die entscheidenden Hadithe. Da kannst du ihm da nicht vorwerfen, warum hast du bestimmte Sachen weggelassen. Deswegen, das sind Anfängerfehler, die wir nicht machen dürfen. Wir müssen erstmal wissen, was war seine Vorgehensweise. Und danach kannst du ihn, wenn du unbedingt musst, ihn angreifen und sagen, hier hast du zuwidergehandelt gegen den, was du selbst am Anfang deines Vorwortes gesagt hast. Deswegen, noch einmal, die Imame unserer Rechtsschule, ob das die Hanafitische, Malikitische, Schafi'itische oder Hanbalitische ist, oder auch die Zahiriyya, die auch eine Madhab von Ahl Sunnah ist, im Fiqh, dass diese Rechtsschule, was sie gesagt haben, hat in den allermeisten Fällen Hand und Fuß. Was sie sagen, hat einen Beweis. Wenn du den Beweis nicht verstanden hast, das ist was anderes. Oder wenn du nicht verstanden hast, was ein Beweis ist, das ist was anderes. Ich sage nochmal, wenn du denkst, dass ein Beweis ist nur, Allah hat gesagt, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das ist ein Hadith oder eine Ayah, dann hast du nichts verstanden. Dann hast du nichts verstanden aus der Wissenschaft Usul al-Fiqh. Dann ist es nicht das Problem des Autors, sondern es ist dein Problem. Du musst das lernen, damit du weißt, wovon du überhaupt redest. Deswegen, damit wir keinen falschen Eindruck erwecken. Natürlich gibt es in der Zeit und auch heute noch Leute, die sich mit dem Fiqh mehr beschäftigen als mit Hadith. Und deswegen passiert es ihnen, dass sie Hadithe benutzen, die nicht authentisch sind. Umgekehrt passiert es genauso. Leute, die sich mit Hadithen mehr beschäftigen und dadurch haben sie, was das richtige Verständnis und die Beweisführung angeht, einen Manko. Das gibt es. Aber Leute wie Imam Ahmad rahimahullah oder Imam Malik rahimahullah, die selbst Hadith-Experten gewesen sind und Hadith-Überlieferer gewesen sind, Imam Ahmad seinen berühmten Musnad und Imam Malik mit seinem berühmten Muwatta, der als zu seiner Zeit als das authentischste Buch nach dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala galt. Natürlich waren sie Gelehrte der Hadith-Wissenschaft. Wie will man sagen, sie waren Fiqh-Gelehrte und waren keine Hadith-Gelehrte? Deswegen, in der Praxis, natürlich waren die beides. Und kann sein, dass der eine sich mit dem einen mehr beschäftigt hat als mit dem anderen. Na. Möge Allah der Erhabene sich Imam Ahmed ibn Hanbals erbarmen, der folgendes Gedicht verfasste. Die Essenz der Religion des Propheten Mohammed sind Überlieferungen. Wer schöner Weg für den jungen Mann sind seine Spuren, so kehr nicht ab vom Hadith und seinen Gelehrten, ist doch die persönliche Meinung. Vergleichen zum Hadith nur als dunkle Nacht zu bewerten, denn manchmal sieht auch der junge Mann die Spuren der Rechtleitung nicht. Obwohl die Sonne steht hoch und scheint mit hellem Licht. Damaskus, den 26. Safar, 1392 nach Hijra, Mohammed nach Sittin al-Albani. Sich in Richtung der Kaaba, Qibla wenden. Lieber Muslim, wenn du das Gebet verrichten willst, dann wende dich, wo auch immer du dich befindest, in Richtung der Kaaba in Mekka. Das gilt für die Pflichtgebete und für freiwillige Gebete. Dies zu tun, ist eine Säule des Gebets zu rücken. Eine Unterlassung dieser Säule macht das Gebet ungültig. Die Pflicht, die Bismillah. Zunächst einmal, der Autor, rahimahullah, redet jetzt über Sifat Salat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, das heißt die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich in seinem Gebet bewegt hat und was er gesprochen hat. Und das heißt, was ich damit sagen will, ist, wir reden nicht von den Gebetsvoraussetzungen. Wir reden nicht von den Shurut as-Salah, wie das Wudu, Satru al-Aura, Aura zu bedecken, Ijtinab al-Najasa, dass man frei von Najasa ist und so weiter. Wir reden nicht von den Shurut as-Salah. Ebenso reden wir nicht von dem, was man nach dem Salah macht, an Adhkar zum Beispiel oder an Sunnah-Gebeten vorher und nachher. Ebenso reden wir nicht von den verschiedenen Formen des Salah. Wir reden nicht von einem Fard-Gebet, von einem Nafila-Gebet, von einem Nachtgebet, von einem Gemeinschaftsgebet, vom Eid-Gebet, vom Istisqa-Gebet, Gebet um Regen und so weiter und so fort. Wir reden hier nur vom grundsätzlichen Ablauf des Gebetes von Allahu Akbar bis Assalamu Alaikum. Das ist, was wir grundsätzlich an dieser Stelle machen. Und deswegen muss ich an dieser Stelle hinweisen, dass hier streng genommen, dass die Kaaba, sich zur Kaaba zu wenden, ist natürlich kein Rukun des Salah, auch wenn das da steht. Dass sich in die Kaaba zu wenden, ist nicht Teil des Salah, sondern ist ein Schart des Salah, wie die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, gesagt haben. Sich in die Kaaba zu wenden, ist eindeutig, und ich habe also auch nirgends gefunden, dass jemand das so gesagt hat. Und sich in die Kaaba zu wenden, ist nämlich eindeutig eine Handlung, die man macht, bevor man mit dem Salah beginnt. Ich finde das bei den Hanafiten, beim Hanbaliten, bei Schafi'iten, dann geht das ein Schart. Ja? Weil erst wendest du dich in Qibla und danach sagst du, Allahu. Und die Gebetsabläufe, die Bewegungsabläufe des Gebetes, wenn jemand ein gesamtes Gebet verrichtet, ohne sich in Qibla richtig, in Richtung Qibla gewendet zu haben, kann man sprachlich sagen, Salla. Er hat Salah gemacht. Nur man sagt Salla ila ghayr al-Qibla. Das heißt, er hat Salah gemacht, nicht in Richtung Qibla. Und so heißt es auch in manchen Hadithen, als Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu einmal von der Reise kam, hat er auf seinem Reittier gebetet, in eine andere Richtung als die Qibla. Salla ila ghayr al-Qibla oder wajhu min dal-janib, wie es heißt in der Überlieferung. Deswegen, das Wort, das Richtung Qibla zu wenden, streng genommen, ist nicht Teil des Salah, sondern ist ein Schart des Salah. Und die Schart des Salah, die Voraussetzung des Salah, sind sechs. Wenn er schon eine erwähnt hat, erwähnen wir noch die anderen dazu. Zunächst einmal, dass die Zeit eingetroffen ist. Dann, dass die Aura bedeckt ist. Dann, dass die Qibla eingenommen worden ist, dann, dass man der Najasa aus dem Weg geht und dann, dass man die richtige Absicht hat, aber über die Absicht wird er inshallah ta'ala noch sprechen, der Autor, rahimahullah, und dass man auch tahir ist, dass man rein ist. Das sind also sechs Gebetsbedingungen, die dem Salah vorausgehen müssen und dann kannst du mit dem Salah beginnen. Aber da der Autor das hier erwähnt hat als ein Rücken, deswegen hat er das natürlich in das Buch hier aufgenommen. Ja. Die Pflicht, die Richtung der Kaaba einzunehmen, entfällt für denjenigen, der sich im Krieg befindet, wenn er das Gebet bei Angst, Salat al-Khauf, betet oder wenn er mit einem heftigen Gefecht beschäftigt ist. Ja, das nennt man Musayafa. Das heißt also, wie geht er darauf ein, dass in manchen Fällen die das Einnehmen der Kaaba natürlich entfällt, auch beim Fardgebet, das Gebet bei Angst. Gebet bei Angst ist zum Beispiel, wenn man Angst hat vor einem Feind und er hinter einem her ist. Das nennt man Salat al-Matlub. Das heißt, jemand ist hinter dir her und du bist am, am Abhauen von diesem Feind, zum Fliehen. Und dann natürlich wirst du in die Richtung gehen, wo du deine Errettung wünschst oder erhoffst. Und das muss ja nicht unbedingt in Richtung Qibla sein. In diesem Fall entfällt das. Denn wenn man Angst um sein Leben hat, dann ist es eine Form der Notwendigkeit, eine Form der Darura. Und dadurch entfallen diese Takalif, diese auferlegten Sachen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch aus dem Koran deutlich zu entnehmen, da dort das Gebet im Zustand der Angst beschrieben worden ist in Surat An-Nisa. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt, nicht nur für den Matlub, sondern auch für den Talib. Das heißt, auch wenn du selbst jemandem hinterher bist, besonders ein einfaches Beispiel natürlich im Krieg, dann ist auch in diesem Fall entfällt diese Qibla. Aber sie entfällt nicht nur für Leute im Gebiet Zustand der Angst und im heftigen Gefecht, sondern auch, sie entfällt auch für denjenigen, der dazu nicht in der Lage ist, wie zum Beispiel eine kranke Person oder für jemanden, der sich auf einem Schiff, in einem Auto oder in einem Flugzeug befindet, wenn er befürchtet, dass sonst die Gebetszeit verstreicht, bevor er einen Ort erreicht, an dem er die korrekte Richtung herausfinden kann. Na, also natürlich, da müssen wir ein paar Fallunterscheidungen machen beim Auto und beim Flugzeug und so weiter und beim Schiff und bei der kranken Person. Das ist detailliert darüber wird natürlich in ausführlichen Fachbüchern gesprochen, aber nur als Beispiel, beim Auto, wenn man, da steht in Klammern dazu, also wenn man befürchtet, dass sonst die Gebetszeit verstreicht, bevor er einen Ort erreicht, an dem er die korrekte Richtung herausfinden kann. Das kommt natürlich darauf an. Also wenn ich auf der Straße bin, auf der Autobahn fahre und jetzt ist die Gebetszeit eingetroffen, ich weiß nicht, in welche Richtung ich bete. Und ich habe Angst, die Zeit läuft aus und ich finde die richtige Richtung nicht heraus. Warum sollte ich im Auto beten? Nee, ich halte an. Ich halte an und bete auf dem Boden. Ja? Und wenn ich die Richtung nicht weiß, wende ich mich in irgendeine Richtung. Also wenn ich die Richtung nicht weiß und die Richtung auch nicht herausfinden kann, indem ich meine Augen benutze oder indem ich jemanden frage, der sich auskennt in der Nähe. In diesem Fall, ich bete nicht im Auto, sondern ich bete draußen. Aber vielleicht meinte der Autor, rahimahullah, einen Fall, wo man nicht draußen beten kann. Wie zum Beispiel, wenn es Eiseskälte draußen ist. Dann, wenn es zu kalt ist für mich, dann bete ich an der Stelle, wo ich beten kann, wo es wärmer ist. Deswegen, hier gibt es ein paar Fallunterscheidungen, die wir an dieser Stelle machen, muss ich nur darauf hinweisen. Das gleiche gilt mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug ist nicht immer so, dass man in irgendeine Richtung betet. Denn im Flugzeug, selbst wenn du an der Stelle bist, wo dein Sitzplatz ist, du kannst dich immer in Richtung Qibla wenden, wenn du weißt, wo sie ist. Denn du kannst ja stehen und dich drehen in alle vier Richtungen. Ja? Das heißt, diese Möglichkeit ist immer da. Ja, hier müssen wir ein paar Fallunterscheidungen machen, aber wir gehen nicht viel mehr darauf ein, weil das, wie gesagt, nicht Gegenstand des Textes ist. Na. Außerdem entfällt die Pflicht für denjenigen, der ein freiwilliges Gebet in Nafila oder ein Witrgebet verrichtet, während er sich auf einem Reittier oder auf einem ähnlichen Transportmittel fortbewegt. Jedoch ist es für ihn islamisch erwünscht, mustahab, dass er, falls er die Möglichkeit dazu hat, zu Beginn des Gebets beim Aussprechen des Takbiratul Ihram, Gebetseröffnung durch das Sprechen von Allahu Akbar, die Gebetsrichtung einnimmt. Nachdem er dies getan hat, kann er sich mit seinem Transportmittel in seine angestrebte Zielrichtung bewegen. Genau, also angenommen zum Beispiel, ich bin im Salah oder ich bin im Auto und möchte ein freiwilliges Gebet verrichten. Der Sicherheitshalber sage ich dazu, dass natürlich die allermeisten Ulama der Ansicht sind, dass das nur auf der Reise erlaubt ist. Aber der Sheikh, rahimahullah ta'ala, mit gutem Grund bevorzugt offensichtlich die Ansicht, dass er keinen Unterschied macht zwischen der Reise und nicht reise. Wie dem auch sei. Wenn ich also im Auto bin und fahre, weil das ist heutzutage das moderne Transportmittel, und möchte ein freiwilliges Gebet verrichten, in diesem Fall entfällt die Pflicht, sich in Richtung Qibla zu wenden. Und er sagt, es ist mustahab, aufgrund mancher Überlieferungen, dass man am Anfang des Salah sich in Richtung Qibla wendet, sofern einem das natürlich möglich ist. Das war natürlich mit dem Reittier relativ einfach. Wenn du es zwischen Qibla sagst, Allahu Akbar, und dann reitest du drauf los. In welche Richtung auch immer du möchtest. Und beim Auto natürlich, wenn du auf der Autobahn bist und die Qibla nicht gerade vor dir ist, machst du das bitte nicht, sondern machst einfach Allahu Akbar und lässt die Qibla von vornherein weg und betest in die Richtung, in der du gerade fährst. Und das darfst du machen, unter der Voraussetzung, dass du natürlich niemanden gefährdest beim Autofahren. Und es ist für jeden, der sich in Mekka befindet und die Kaaba vor sich sieht, Pflicht, sich direkt zu ihr zu wenden. Diejenigen, die das Heilige Haus nicht vor sich sehen, wenden sich in ihre Richtung. Na, wir haben drei Stufen. Die erste Stufe ist diejenigen Leute, die sich in der heiligen Moschee befinden, Al-Masjid al-Haram. Sie müssen sich genau in Richtung Qibla, Richtung Kaaba wenden. Und sobald sie sich davon abwenden, ist ihr Gebet ungültig. Also wenn ich mir vorstelle, dass das die Kaaba ist, also ich meine, das Gebäude geht so nach oben jetzt, okay? Dann muss ich mich genau davor stellen und genau in diese Richtung beten. Beziehungsweise so. Ich muss genau in Richtung Kaaba beten. Wenn ich also mich hier hinstelle und so bete, und die Kaaba ist etwas links von mir, ist mein Gebet ungültig. Das gilt für diejenigen, die sich innerhalb al-Masjid al-Haram befinden. Die zweite Stufe ist, wenn man sich außerhalb al-Masjid al-Haram befindet und die Moschee in der Nähe ist. Das heißt, man ist noch im Al-Haram-Gebiet. Dann muss man sich in Richtung der Moschee wenden. Dann ist nicht mehr die Kaaba, dieser Würfel, sondern die gesamte Moschee ist, ist dann deine Qibla. Wenn also das die gesamte Moschee wäre, darf ich mich in irgendeine dieser Richtungen wenden, auch wenn die Kaaba nur in der Mitte ist. Auch wenn ich weg, streng genommen, die Kaaba nicht anpeilen würde. Es reicht, wenn ich die Moschee anpeile. Die dritte Stufe ist, wenn ich mich noch weiter weg entfernt befinde, außerhalb der Haram-Zone, wie zum Beispiel die Leute hier in Deutschland. Bei uns reicht es, wenn wir uns in die Richtung der heiligen Moschee wenden. Das heißt, wir müssen nicht genau die heilige Moschee treffen, sondern es reicht, wir müssen die Richtung dieser heiligen Moschee. Was bedeutet Richtung? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Er sagte, alles, was zwischen Osten und Westen ist, gilt als Qibla. Das sagte er natürlich sallallahu alaihi wasallam, wo? In Medina. Oder sagt er das in Mekka? Er sagt das in Medina. Wenn du Medina dir vorstellst, ist die Qibla von Medina ist Süden. Mekka ist Süden von Medina. Deswegen sagt er, alles von Osten nach Westen, all das ist Qibla. Obwohl die Qibla streng genommen ist Süden. Ungefähr Süden, ja. Trotzdem sagt er, alles, was zwischen Osten und Westen ist, ist Qibla. Daraus entnehmen wir, dass Alhamdulillah, wir uns nicht hundertprozentig in die richtige Richtung wenden müssen. Und deswegen, wenn jemand einen Kompass verwendet, um die Gebetsrichtung herauszuwenden, ist es eine Sache, die ist okay, ist in Ordnung, aber er darf nicht sagen, wenn jemand den Kompass verfehlt, also die genaue Richtung des Kompass verfehlt, dann ist sein Gebet ungültig. Das darf er nicht sagen. Und das sehen wir auch zum Beispiel als praktisches Beispiel in unserer eigenen Moschee. Die Teppichausrichtung, also ich rede jetzt vom roten Teppich, nicht wie wir beten, der rote Teppich ausgerichtet, ist leicht von der eigentlichen Qibla, also von dem genauen Qibla, abgewichen. Und wir haben auch so jahrelang gebetet und das war auch kein Problem. Und wir wussten auch, dass es nicht genau in die richtige Richtung ist. Warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, alles, was zwischen Osten und Westen ist Qibla. Was heißt Osten und Westen? Das gilt natürlich nur für Medina, logischerweise. Für uns gilt, dass diese Spannweite von 180 Grad ist erlaubt. Spannweite von 180 Grad ist erlaubt. Du weißt, die Qibla ist genau in diese Richtung. Natürlich wende dich in die Richtung, wie du es weißt. Aber es geht darum, wenn jemand jetzt eine Moschee gebaut hat und die ist in die Richtung. Muss er jetzt die Moschee umbauen oder irgendeinen Teppich verlegen? Braucht er nicht. Die können auch weiterhin in diese Richtung beten. Warum? Weil der Prophet sagt, alles zwischen Osten und Westen ist Qibla. Du wirst nicht genauer sein als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat dir gesagt, du hast diese Möglichkeit. Du kannst nicht nachher sagen, ich möchte es noch genauer machen. Weil das ist, du bist Muslim. Muslim heißt, du bist Gott ergeben. Sami'na wa ata'na. Wir hören und gehorchen. Es geht nicht darum, wie du es denkst. Es geht darum, was hat der Prophet gesagt sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, wie gesagt, wenn es eine kleine Abweichung geht von 5 Grad, 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 40 Grad, ja, bis es 90 Grad sind, ab 90 Grad ist es ein Problem. Aber ab 90 Grad nach rechts oder 90 Grad nach links von der eigentlichen Qibla, das sind die 180 Grad, die ich habe. Ein Kreis hat 360. Die Hälfte ist 180. Also von der eigentlichen Qibla 90 nach rechts, ab 90 ist ein Problem. Ab 90 Grad habe ich mich von der Qibla abgewandt. Und urteile ich, dass mein Gebet ungültig geworden ist, sofern ich natürlich die Möglichkeit gehabt hatte, in die richtige Richtung zu beten. Na, Barakallah fiqh, der Bruder hat mich darauf hingewiesen. Wir haben schon die Zeit leicht überschritten. Jazakumullah khair. machen wir inshallah eine Viertelstunde Pause. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.